Hallo Peter. Hi. Willkommen im Schaumbad, dem sympathischen Kleinwagen unter den Podcasts. Der sympathische Kleinwagen? Der sympathische Kleinwagen. Okay. Geiler Start. Ich wollte damit auf unsere Trendsetter-Fähigkeiten mal wieder ansprechen. Ja? Weil wir hatten ja in der Folge mit Juli, unserer Therapeutin, den SUV auserkoren als neues Hassobjekt. Oh ja, ja. Und ich finde, in der Diskussion ist der SUV genau dahin gekommen, wie wir vorhergesehen haben. Deswegen sind wir der sympathische Kleinwagen. Ach so, ja. Aber das ist ja typisch für uns, dass wir Sachen voraussehen. Wir sind der Nostradamus. Der Nosferatu. Ja, wir sind der Nosferatu unter denen. Das ist nämlich unser Kleinwagenmodell, der Schaumbad Nosferatu. Das ist ein cooler Name. Ja. Den bringen wir auch demnächst auf den Markt. Wir sind da schon mit verschiedenen Herstellern im Gespräch. Also wenn ihr demnächst einen Kleinwagen kaufen wollt und überlegt eine Anschaffung, wartet noch 1-2 Jahre. Ja, so lange braucht so eine Entwicklung. Allradantrieb, 8 Zylinder, man kann bequem einsteigen, genau, man sitzt viel im Stauraum. Ja. Aber ein Kleinwagen. Ja. Understandman. Ja. Understandman. Wer auch immer das ist. Wer ist der Understandman? Meinst du Understatement? Nee, ich meine Understandman, der alles versteht. Ich bin Understandman. Ja. Gotcha, man. Gotcha. Nee, ich habe mich eigentlich versprochen. Ach so. Aber das Coole an diesem Kleinwurm-Modell, wo wir schon Werbung machen, ist halt, du hast kein Radio drin. Da läuft einfach, unsere Folgen laufen einfach immer durch. Man kann sie auch nicht, also die sind immer in so einer unangenehmen Lautstärke. Cool, und gibt kein, es gibt überhaupt gar keine Konsole, wo du den Sound steuern kannst. Da läuft einfach immer in Dauerschleife, sogar ab unserer ersten Folge in der schlechten Tonqualität. Und auch da kannst du den Sound dann anpassen. Also, oder nur die erste Folge läuft in Dauerschleife. Oh, da wäre natürlich auch eine Quälerei. Also man kann das dann dazu buchen. Einzelne Folgen. So machen Apps ja auch ihr Geld, ne? Ja, oder auch Autoverkäufer, Autohersteller, die, also sich Ledersitze kosten dann 30.000 Euro mehr. Oder Sitzheizung. Bei uns kannst du halt Folge 2 und 3. Das ist der In-App-Kauf sozusagen, aber im Auto, In-Car. Microtransactions. Ja, du hast eben schon peinlicherweise das Bier, was ich aus dem Elsass mitgebracht habe, mit dem Feuerzeug geöffnet, obwohl man einfach drehen kann. Das ist ein Drehverschlussbier und ich habe es mit dem Feuerzeug auch gemacht. Ja, andere Länder mögen Drehverschlüsse viel lieber. Ich finde die cool eigentlich auch. Ja, die sind cool. Ja. Vor allen Dingen da, wenn man da ein bisschen mutiger wäre, könnte man auch mal mit den Zähnen Bier aufmachen. Ja, oder so mit der Armbeuge. Oder mit der Armbeuge, ja. Und geil ist auch, das ist mir mal passiert, beim Lidl gibt es auch diese... Oh, zum Wohl. Cheers. Beim Lidl, französisches Bier. Im Urlaub hat es besser geschmeckt. Das ist immer so. Beim Lidl gibt es auch Bier mit diesem Drehverschluss. Okay. Also normales deutsches Pilz. Ja. Das Coole ist, wenn dir so ein Sixpack im Laden runterfällt, im Lidl, gehen die Flaschen nicht kaputt, aber die Deckel gehen auf. Ach echt? Und alles schießt rum und spritzt wie wild. Und du stellst es dann vorsichtig ab und gehst nach hinten zum Kühlregal und wartest, bis die Situation sich beruhigt hat. Okay. Aber wenigstens keine Scherben. Ja, und du alles hast, ist nass und voller Bier, aber keine Scherben. Du hast jemanden beobachtet, der das so getan hat. Ja, genau. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Freund von mir. Ein Freund von dir hat das so gemacht. Klar. Aber war eine schöne Einladung mit deinem Kleinwagen-Ding. Hier sind überall fucking Fruchtfliegen. Ja, hier sind Fruchtfliegen. Du solltest mal den Bartmüll... Hast du gestern wieder Bananenchen in der Badewanne gegessen? Nee, ich habe eine Flasche Rotwein aufgemacht. Ah, und instant war das Glas voller Fruchtfliegen. Also wirklich innerhalb von einer Minute. Vielleicht, gut, die Fruchtfliegen im Moment sind auch ganz scharf auf Rotwein. Wenn ich nur Fruchtfliege wäre, würde ich auch Rotwein trinken. Ja, was sonst? Ja. Oh, ich habe den Käse vergessen. Ich wollte eigentlich Käse servieren heute. Ach, das wäre aber nett gewesen. Wir essen nie. Wir essen tatsächlich nie. Wir essen nie. Das aber, weil ich vor der Aufzeichnung immer esse. Ja, ich bin auch satt. Und ich finde auch, also, wir müssen ja auch nicht essen. Ja aber wir können ja mal so eine Snack-Folge machen, wo wir einfach total viel essen dann. Ich habe nämlich Lidl-Rotwein für 1,79 und Babybell gekauft. Ah, ja. Ich dachte, heute, lass mich das mal gut gehen. Mensch, Jean-Paul war in Frankreich, kredenzt sich ihm mal ein Rot. Ich bin gar kein Rotwein-Fan, ehrlich gesagt. Ich weiß, ja. Obwohl du Franzose bist. Obwohl ich Franzose bin, ja. Das ist wie wenn ein Deutscher kein Sauerkraut mag. Ja, aber, ja. Ja. Ja, Sauerkraut mag ich. Ja, stopfe ich mir morgens immer zum Frühstück rein. In den Hals. In den Hals. Obwohl auch im Elsass wird ja viel Sauerkraut gegessen, aber Elsass ist ja auch nicht richtig Frankreich. Ja, das weiß man alles nicht. Ja, nächstes Mal dann besseren Rotwein. Ja. Ja. Cool. Ja, gut. Genau, ich wollte eigentlich Rotwein trinken und jetzt bringst du französisches Bier mit. Jo. Ja. Und ich wollte die Folge heute eigentlich Leben und Hassen in Osteuropa nennen. Okay, können wir als Thema machen. Sollen wir in die Themenfolge einsteigen nach der Pause? Ich habe nämlich nur zwei Kleinigkeiten dabei. Ja. Dann wir dann auch das osteuropäische Bier... Nee, ich wollte es einfach nur so nennen. Ach, du wolltest es nur so nennen, okay. Ja. Gut, Leben und Hassen in Osteuropa. Genau. Okay. Wir brauchen aber noch so einen ganz schlechten Wasserbezug. Ja. Feucht leben und hassen in Osteuropa. So kann man zum Beispiel nennen. Oder Regen und Hassen in Osteuropa. Oder wie man es auch nennt, in den polnischen Ländern. Ist das wieder eine Nazi-Anspielung oder ist das wieder eine Nazi-Anspielung? Nee, einfach nur, ich minimiere, ich reduziere ganz Osteuropa auf Polen. Ah ja, so mache ich das aber auch mit Südeuropa, da sage ich auch immer... Die italienischen Länder. Die italienischen Länder, ja. Oder Dänemark ist eins der schwedischen Länder. Ja. Ja. Und die USA ist auch eins der kanadischen Länder, um unser Südkanada Lieblingsland nochmal zu nennen. Genau. Wo wir noch nie da waren. Wir haben noch gar nicht Hitler gesagt. Hitler. Hast du jetzt auch schon gemacht. Gut. Weil wir jetzt Kanada haben. Wird, Hitler noch ein bisschen Zett und irgendwie... Alter! Wir sind jetzt bei 6 Minuten 29 Sekunden. Cool. Also wir hatten Zett, wir hatten Hitler. Alles schon. Und wir hatten unsere super Vorhersagfähigkeiten einfach auch schon abgehakt. Ja, also wir und haben jetzt, alle Running Gags jetzt schon durch. Und jetzt kommt nämlich noch was, was wir sehr gerne machen. Bahn. Die bezaubernde Nina, manche kennen sie vielleicht von meinen Lesungen, hat mir extra eine WhatsApp-Nachricht aus dem Zug geschickt, weil sie mit dem ICE nach Hamburg gefahren ist und hatte eine relativ lange Strecke von Stuttgart nach Hamburg und hatte einen sehr lustigen Zugführer. Oh. Und ich lese einfach mal die Message vor, weil ich finde die schon gut. Der Zugführer ist lustig. Er begrüßt bei jeder Durchsage auf eine andere Art und Weise und es wird... jedes Mal lustiger, zumindest für mich, sonst kichert keiner. Die letzten beiden waren Palim Palim und Möb Möb. Und dann habe ich sie noch interviewt und der Zugführer hat tatsächlich jedes Mal was anderes gemacht. Er hat auch Tröre gemacht, also den Benjamin Blümchen, und hat immer irgendwelche bescheuerten Hallöle, Hallöle und so. Ja, irgendwie musst du einen scheiß Tag rumkriegen, ja, wenn du Zürich nach Kiel fährst. Ich fand den extrem... also seine Art, ohne ihn kennengelernt zu haben, extrem sympathisch. Ja. Und sie hat auch gesagt, sie hat im Zug extra noch Ausschau nach ihm gehalten, weil ich ja die Begrüßungsformel Bonjournchen ganz groß machen will. Bonjournchen. Und das hätte sie ihm dann noch vorgeschlagen. Sie hat ihn aber leider nicht getroffen. Aber es wäre sehr schön, wenn jeder Zugführer und im Zug, wenn du einsteigst im ICE, willkommen, anstatt willkommen im ICE, Bonjournchen im ICE nach Hamburg. Ja, fände ich auch geil. Bonjournchen ist so ein... Das ist international, aber auch süß. Ja, glaubst du, deine Kollegen hassen ihn alle? Weil, also der macht das wahrscheinlich nicht das erste Mal. Und alle anderen. Ja, das ist ja immer nur einer, mitfahren. Der da spricht. Nennt man die überhaupt Zugführer? Es gibt ja der Führer ist ja Fahrer. Der Fahrer, ja, aber gibt dann ja noch jemanden, der für diese Zug, dieser Service zuständig ist, der auch die Durchsagen macht. Der macht ja nicht der Zugfahrer. Nee. Sondern du hast ja so einen. Macht einer von den Typen da. Zug Chefschaffnerin, Chefschaffner. Schaffner, ja. Nee, aber die heißen anders. Ich glaube, die nennen sich wirklich Zugbegleiter. Schreibt uns mal in die Kommis, der Chefschub. Stewardess. Stewardess ist woanders. Ist auf dem Kreuzfahrtschiff. Rail Attendant. Rail Attendant, so heißen sie. Ja. Rail Attendant. Genau. Oder Attendant. Ja. Ui. Aber sowohl die Haller vorne fand ich als Begrüßung eigentlich super. Hm? Also Palim Palim kann man machen. Und Möb Möb finde ich eigentlich auch gut. So. Möb, Möb. Treure, Benjamin Blümchen fand ich auch gut. Was gibt's? Hex, Hex. Hex, Hex hat er wohl nicht gesagt, aber auch so Hallöchen oder so. Er hat es wohl auch immer ganz komisch ausgesprochen. So. Mein Hirn arbeitet gerade an Begrüßungsformeln. Da gibt es noch eine, die möchte ich aber nicht live sagen. Die war mal sehr beliebt. Okay. Die können da vielleicht noch benutzen, aber kommt wahrscheinlich nicht so gut an. Okay. Aber Bonjörnchen wärst du auch mit einverstanden. Bonjörnchen würde ich kaufen, ja. Ja. Gut, sehr gut. Würde ich auch einen Aufpreis zahlen. Super, super. Das Begrüßungsaufpreis aufs Ticket. Hallöchen, ich möchte gern für Bonjörnchen einen Aufpreis zahlen. Genau, wie so ein Umweltaufpreis. Stimmt, den CO2-Zuschlag. Genau, ein Begrüßungszuschlag. Ja. Die CDU will jetzt Flugtickets auch verteuern. Mhm. Um 7 Euro. Die Schweine. Diese Schweine, diese grün-links versifften, widerlichen Scheißer. Ja. Ja, das, ich meine, da bin ich nicht bereit für zu zahlen, aber für eine geile Begrüßung, 7 Euro würde ich machen. Ja, dann könnte man auch so machen, dass das einfach so eine Charity-Sache ist. Geile Begrüßung, dafür zahlt man 7 Euro und die gehen dann wieder in CO2-einsparende Maßnahmen. Nee, also die gehen an die Aktionäre. Oder so. Ja. Oder so. Oder so. Und die kaufen sich dann geile neue SUVs und Kreuzfahrtschiffe, womit sie nach Hamburg alleine fahren. Allein mit so einem riesen Kreuzfahrtschiff einfach mal. Wie hieß unser Auto nochmal? Das ist jetzt schon wieder 7 Minuten her. Der Schaumbad Nosferatu. Nosferatu. Ja, genau. Den könnt ihr euch dann auch kaufen von eurem Aktiengeld. Was kostet so ein Ding? Vollausstattung. Vollausstattung. Alles 32 Folgen und Schlangenledersitze und. Ich würde sagen, ich finde ja die Preisspanne immer pay what you want, aber dass man einen Mindestpreis angibt, so zwischen 6.666 Euro und 7 Euro. Und 7 Euro, ja. Ja. Das wäre eine gute Preisspanne für den Schaumbad Nosferatu. Das wäre echt mal geil. Ja. Also zwischen 7 Euro und 6.000 Euro was anbieten. Mal gucken, was die Leute zahlen würden. Sehr gut. Ich habe mir schon überlegt, für unsere Live-Gala am 7.11. tatsächlich den Preis zu machen, 6 bis 66 Euro, damit wir so satanisch unterwegs sind. Dann habe ich aber gedacht, 6 Euro ist aber auch schon viel als Mindestpreis. Von daher sollten wir... Wir wollten doch 180 Euro machen. Stimmt. Müssen wir mal gucken. Vielleicht machen wir wirklich als Eintrittspreis 6 bis 66 Euro. Also, dass die Leute sich einfach aussuchen können. Du weißt schon, Bier auf Wein und so weiter. Ne, Wein auf Bier, das... gönne ich mir. Kann man sich geil in den Hals drücken. Ja, drück dir rein. Die Scheißsuppe. Ich habe noch eine... Gott, oh Gott. Rein. Entschuldigung. Jetzt hören noch die Leute auf ihren... Ja, ich trinke jetzt ein Glas Rotwein, dann bin ich wieder besser. Die sitzen irgendwo jetzt gerade zu Hause, alleine auf einer fleckigen Matratze, hören den Podcast und ihre Ohren fliegen die ganze Zeit weg, weil sie sich keine Boxen leisten können. Ja, ach komm. Und, naja. Sollen sie mal nicht so anstrengen. Du, ich muss eben mit einer Entschuldigung noch starten. Mhm. Und zwar, es ist wieder unsere Trendsache. Du, dein Ziel ist heute auf hier. Du warst letzte Folge schon so rebellisch. Ja! Jetzt bin ich hier voller Spießer, der versucht noch irgendwie eine halbwegs okaye Folge auf die Kette zu bekommen. Das machst du nur, damit keiner zur Live-Gala kommt. Ui. Und die Leute kommen deswegen erst recht. Mhm. Pass auf, noch so eine Trendsache. RTL hat wohl ganz schlimm auf Pforzheim rumgehackt. Nee. Und Pforzheim war ja damals bei mir auf Platz 1 der hässlichsten Städte. Ja, das haben die ja schon wieder bei uns geklaut. Und ich möchte mich jetzt bei dieser Stadt entschuldigen. Ich weiß nicht, ob RTL das bei uns geklaut hat, aber die haben Pforzheim wohl im richtig schlechten Licht dargestellt. Okay. Und vielleicht sollten wir mal unseren bekannten Jonas von Kilwärmer, der ist nämlich da zur Schule gegangen. In Pforzheim? Ja, vielleicht mal interviewen oder der uns ein Statement einfach auch mal gibt. Mhm. Die schönen Seiten Pforzheims. Ich glaube, er findet die Stadt auch nicht so schön, aber vielleicht hat er ein paar Tipps. Okay. Ja. Ja. Und ich finde, kann man ja mal einladen. Deswegen, ich bin nämlich über den Artikel von der pznews.de, also die Pforzheimer Zeitung, gestolpert. PZ, natürlich. Und die Überschrift war auch schon: Pforzheim bei RTL-Fernsehsendung als sozialer Brennpunkt dargestellt. Fucking Pforzheim. Die armen Pforzheimer, wirklich. Und ich sehe da ein bisschen Mitschuld, deswegen möchte ich mich jetzt bei Pforzheim entschuldigen, weil. Es ist die Frage, die sich jeder Reporter stellt, der über eine ihm fremde Stadt schreiben muss, die ohnehin in der öffentlichen Wahrnehmung von Auswärtigen über den Besucher und Zugezogenen, Neigeschmeckten in Klammern, sagen die wohl auch, bis zum Ureinwohner, ist das in Klammern, Pruttler. Ist Pforzheim noch schwäbisch? Ist, glaube ich, gerade auf der Grenze und noch schwäbisch. Okay. Im Faschist steht... Auch ihrer Namensassoziation wegen. Schöne Anspielung. Faschist steht auch wegen ihrer Namensassoziation wegen. Karlauer von C-Comedians von Darmstadt nach Pforzheim. Obwohl ich den Witz selbst ja, gerne mache, mit dem Verdauungsdreieck. Ja, Essen, aber wann Darmstadt, hast du den Pforzheim gemacht? 2004. Den habe ich 2004 ungefähr gemacht. Da war das noch witzig. Okay. Aber ich glaube, die Art von Humor ist inzwischen durchgespielt, oder? Ja, Darmstadt. Ja. Deswegen Pforzheim. Auch tatsächlich in dem Artikel der Verfasser, da steht leider keiner, also das ist in der Pforzheimer Zeitung auf jeden Fall, von Darmstadt nach Pforzheim, Punkt, hahaha, geschrieben, ausgeschrieben. Sehr gut, finde ich in dem auch gut, Artikel, dass sie nicht LOL schreiben. Ja. Und dann geht noch weiter, auch beim Sender RTL ist man nun über die in Verruf geratene Stadt am Rande des Schwarzwaldes gestolpert, hat sich gefangen und für das Format Punkt 12, oh, ab da muss ich lispeln. Oh, ja. Yeah. Und das darf man auch ruhig, also... Ne, ja, ja. Aber dann bist du vielleicht nicht besser als die RTL-Redaktion. Genau, weil der Witz wurde auch schon häufig ja, gemacht. Ja, das war ja Stefan Raab schon. Ein Beitrag über den sozialen Brenntum Pforzheim gedreht und geschnitten. Zwei Tage hielt sich das Team nach eigener Aussage in der Goldstadt auf. Ließ Täler und auf Täler blickende Bewohner der begehten Halbhöhenlage links liegen. Pforzheim hat also auch eine Halbhöhenlage, wo wahrscheinlich der Besserverdiener wohnt. Ja. Da haben sie aber nicht gedreht. Vielmehr tauchte man tief ein in die Missstände und suchte sich im Ghetto dankbare Opfer. Ghetto ist in Anführungszeichen geschrieben. Okay. Und dann haben sie sich noch, also dann, aber ich möchte mich jetzt bei Pforzheim entschuldigen. Ich wollte RTL nicht auf euch loshetzen. Das tut mir wirklich schrecklich leid. Aber das ist jetzt auch nichts Neues, oder? Big fucking surprise. RTL macht einen Beitrag, nee, der irgendwas. Ja. Aber ich höre in diesem Artikel eine ganz große verletzte Seele eines Nordschwarzwälders am Rande des Nordschwarzwaldes raus, dass seine Stadt Pforzheim wirklich von RTL zerrissen wird. So oft ist in Pforzheim halt auch kein RTL da und dann machen sie sowas. Also deswegen, ja, big, big sorry to Pforzheim. Big fucking sorry. Also wenn wir jetzt nochmal eine Top 3 der hässlichsten Städte machen würden, wärt ihr nicht mehr auf Platz 1. Einfach nur, weil RTL jetzt euch auch genau. Hört. Ja. RTL sitzt in Köln. Mhm. Also Köln ist jetzt auf Platz 1 der hässlichsten Städte. Aber sofort. Und ist auch gar nicht so abwegig. Ja. Na gut, wenn du am Rheinufer stehst und von der Schelsig in Deutz auf den Dom guckst, dann sieht das schon ganz schön aus. Nur wenn du in den Straßen bist und in den ersten Hundekot getreten bist, dann sieht die Sache auch wieder anders aus. Ich sage jetzt nichts mehr. Achso. Bis du aufhörst. Das genauso wie immer du in den ersten 5 Minuten einmal Hitler präsentieren willst, ohne eine Geschichte. Ja. Wir brauchen nochmal eine Therapie. Vielleicht sollten wir live ja. Oder wir sollten mal wieder geile Hitler-Stories auspacken. Ja, dafür bist du ja eher, ja, weil ja, du so besser auskrebst. Ich habe übrigens tatsächlich eine halbe Stunde meines Lebens damit verschwendet. Es gab ja diesen Paragraph, der Homosexualität als strafbar eingestuft hatte. Ja. Und der wurde relativ spät auch abgeschafft, wirklich dann. Also so ungefähr wie die Vergewaltigung in der Ehe. Ja, wann denn? Also welches Jahrzehnt grob? Zum Anfang, Mitte 90er, glaube ich, tatsächlich. Ja. Also man hätte auch da wieder nachgucken können, wer hätte denn da wie abgestimmt. Aber diese Abstimmung war nicht öffentlich und wurde damit nicht protokolliert. Ah, okay. Und deswegen könnte man unser beliebtes Spielgang machen. Nee, du hast auch keine Abstimmungswerte gefunden in diesem Bundestagsprotokoll. Und ich habe mich da lange durchgewühlt, weil die Suchfunktion in alten PDF-Dokumenten auch nicht so wunderbar funktioniert. Der verdammte Bundestag. Und vielleicht habe ich eine gefunden, aber ich bin mir relativ sicher. Ich habe nämlich gedacht, das ist nochmal eine super Rubrik. Schick doch mal einen Fax hin, vielleicht kriegst du da was. An den Bundestag? Ja. Aber wenn du einen Fax hinschickst, dann bearbeitet das irgendein Sachbearbeiter aus 98. Das ist nämlich ja wie so eine Zeitmaschine. Stimmt. Deswegen kamen damals ja so viele Faxe an, weil du jetzt, wenn du jetzt noch einen Fax schickst, kommt das in der Vergangenheit an. Du kannst auch der Weltgeschehen mit Faxen, man hat halt kein Fax mehr, aber sonst könnten wir zum Beispiel viele Sachen verhindern. Also man könnte einen Fax nach 2000 schicken, nach Washington und sagen, Vorsicht, hey, mit diesem World Trade Center, da könnte mal so ein Flieger kommen, falls ihr das nicht selbst plant, um die Verschwörungstheoretiker noch ein bisschen kommt nur zu befüttern. So zurück. Aber nee, du könntest eigentlich schreiben, so passt mal auf, da kommen Flieger. Ja, vielleicht schicken sie dann eine Schallplatte zurück. Wahrscheinlich so eine goldene Schallplatte. Ja. Irgendwo ist auch so eine goldene LP im Weltall unterwegs. Die haben sie aber auch mal losgejagt, falls Aliens kommen. Ich glaube, da ist ein Song von den Beatles oder den Beach Boys drauf. Also auf jeden Fall irgendwas eine Band, die mit BE anfängt. Können auch die Beastie Boys sein mit Sabotage. Alles das Gleiche. Also wenn ich entscheiden könnte, würde ich Sabotage von den Beastie Boys ins All schicken. Ja, ist von den drei Bands die beste Band. Nee, aber, ja, aber so, Beatles sind wenn man sich sehr so, gut. Wenn man sich so Aliens vorstellt und die werkeln dann ewig rum. Intergalactic. Oh, Intergalactic von Beastie Boys. Ja. Aber der Anfangsriff von Sabotage wäre halt cooler irgendwie. Weißt du, die bauen 2 Jahre an der Maschine, die das abspielen kann, und dann kommt einfach dieses Riff. War der auch der Einspieler von unserem Tiere damals? Ja, war. Damals, ja. 2004. Ja. Aber Intergalactic von Beastie Boys. Können wir auf die B-Seite pressen? Ja, ich meine, eine Schallplatte, da passen ja mehr. Da gibt es ja Platz für 7 Lieder. Ich glaube, die haben da auch noch ein paar Informationen draufgepackt. Also ich würde noch ein Buch von mir draufpacken, also einfach noch Schorsch drauf. Ja. In Megabyte umgerechnet, wie viel passt auf eine Schallplatte? Das glaube ich ganz schwer, weil eine Schallplatte, also wahrscheinlich kann man das umrechnen, aber ich habe jetzt keine Daumenformel, weil eine Schallplatte ja analog ist. Ja, die ist ja geritzt. Eine Rille ist. Die funktioniert ja auch eigentlich mit 1-0. Ja. Also da ist ja die wirkliche Tonspur drauf. Anders als bei einer CD, wo alles digital ist, ist ja bei einer Schallplatte tatsächlich die Musik schon drauf. Ja, ja. Wir sind endlich wieder im Technologiesektor angekommen. Wo ist eigentlich Sascha Lobo, wenn man immer braucht? Ja. Sonst sitzt er hier immer in der Ecke und nickt gönnerhaft, wenn wir cooles Zeug reden, wie dieses. Dann wackelt sein Iro. Ja. Wo ist der eigentlich hin, Sascha? Weiß ich nicht. Hattest du den noch eine Zeit lang als Haustier, oder? Ja, ich lese auch gar kein Spiegel Online mehr seit vielleicht einigen Jahren. Deswegen verschwunden. Ja. Der wittert Spiegel Spoon-Leser und wohnt dann einfach eine Zeit lang bei denen. So. Spoon-Leser? S-P-O-N. Ach so. Mal, ich nenne Spiegel Online gerne Spoon. Spoon heißt Gabel. Ja, das ist Englisch für Messer. Genau. Ja. Gabel ist eng. Ja. Genau. Ich wollte auch mal Sticker machen, wo einfach nur Fork You drauf stand. Fork You. Fork Yourself. Wegen Löffel, weißt du? Ja, ja. Löffel dich selbst. mega fucking dufte, habe ich mir überlegt. Man könnte alte Scheißwörter mit fucking sind viel cooler. Ah, fuck, ja. Oder peinliche Wörter wie Granaten fucking stark, Alter. Fucking niedlich. Fucking niedlich. Fucking dufte. Fucking dufte. Fucking töfte. Fucking pfundig. Das ist mal eine fucking heiße Biene. Eine heiße fucking Biene. Ja, Mann. Ja. Fucking, das ist mal ist ein richtiger halb fucking starker. Die ist richtig fucking Cass. Ey, guck dir mal den halb fucking starken an, ey. Der ist aber richtig töfte. Fucking töfte. Fucking töfte. Ja, damit kann man alles aufhören. Das Wort fuck ist einfach das beste Wort der Welt. Punkt. Ja, mein Lieblingswort ist ja Bonjörnchen. Bonjörnchen und dann fucking. Dann fucking, ja. Okay. Fucking Bonjörnchen ist natürlich das schon ein Feuerwerk der guten Wörter. Fucking gute Wörter. Fucking gute Wörter. Hier steht sogar, fucking dufte. Hast du extra notiert? Telefon, ja. Gut. Welch über CSU? Darüber hast du aber auch schon gesprochen. Nee, also, haben wir über CSU schon gesprochen? Dass dieser, hast du es gesehen? Ja, das wurde tatsächlich von unserem Erzfeind Böhmermann aufbereitet. Ah, okay. Tatsächlich. Es ist wirklich. Ja, aber das wirklich sehr gut. Ja. Und er hat ein Vorher-Nachher-Bild von dem Typen, der das macht. Also dieser YouTuber, den die CSU aus ihren Mitgliedern rekrutiert hat. Der hat halt vorher eine Hornbrille und so eine Streberfrisur. Okay, so ein junger Union-Typ halt. Sieht aus wie ein junger Union-Typ. So du ungefähr. Und er hatte dann ein Foto seitdem er CSU macht, wo er jetzt auf einmal plombiert mit Kontaktlinsen da rumsteht und total. Also wirklich so, als hätte man einem so, wie sahen eigentlich damals in den 90er Boybands die Typen aus, die Mädels süß fanden. Also sie haben diesen Nerd einfach in so einen Beauty-Salon gesteckt, blondiert. Du darfst die Brille nicht mehr tragen. Ja, also du machst jetzt CSU. Das habe ich gesehen, also dieses CSU-Video. Das ist ja wirklich das Allergeilste, glaube ich. Ich glaube, das ist das Allerbeste, was ich je gesehen habe in meinem ganzen Leben. Ich bin ja großer Fan von den Dokus über Wolfgang Krupp von GEMA. Das ist das Beste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Also ich finde das besser, als ich damals meinen erstgeborenen Sohn in meinem Arm gehalten habe. War nicht so geil wie dieses CSU-Video. Okay, ja, so geht es mir tatsächlich mit der König von Bullerding und Neues vom König von Bullerding über den Trigema-Chef. Weil es einfach auch eine bezaubernde Doku. Okay, muss ich mal sehen. Ja, wirklich. Auch ein Sehtipp. Also schaut euch dieses CSU-Video an und der König von Bullerding. Und dann meinen erstgeborenen Sohn. Und dann Peters erstgeborenen Sohn, Raphael Peter Hans der Karl Zweite. Heißt er. Ja. Der Sohn von Wolfgang Krupp, dem Chef von Trigema, heißt übrigens Wolfgang Krupp Junior. Da sieht man schon die weltmännische Art von Wolfgang Krupp. So macht man das in ja. industriellen Familien. Und die Tochter heißt Bonita. Amerika. Bonita. Ja, das klingt auch wie so ein Preis einfach. Ja, ne, so. Bonita ist Spanisch für Hübschchen, Schönchen. Schönchen, ja, stimmt. Bonita. Oh, das ist ja ganz nett eigentlich. Ja. Da können Elisabeth und Wolfgang Krupp ja eigentlich stolz sein. Wie, ist sie Elli oder Wer? Elisabeth, wie wurde die genannt? Von Wolle? Wolle würde niemals seine Wolle, Frau bei einem Kosenamen nennen. Wolfgang Krupp nennt seine Frau Elisabeth, da bin ich mir sehr sicher. Alles dann eben immer aussprechen. Elisabeth, gehen wir nun zu Bette. Finde ich auch. Um auch Reime zu verhindern. Finde ich auch respektvoll. Ja. Ja, ich finde, man sollte alle Namen immer vollständig aussprechen. Auch Zweit- und Drittnamen. Ja, du hast keinen zweiten Namen, gell? Nein. Ja. Du hast auch keinen Nachnamen, gell? Du, nein. Also vom Schaumba ist ja tatsächlich das, der Mittelname. Künstlername. So. Ein Künstlername, so. Ja, ich habe ja zwei Vornamen und einen Nachnamen. Jean, Paul, Pierre, Quatre, Vincent, C'est Prüm. Oui. Oi. Oi. Oi. So sagt der Franzose doch zur Verabschiedung. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Weiß ich nicht, du warst in Frankreich. Ich war seit Jahrzehnten nicht mehr in Frankreich. Du, ich war ja nur im Elsass. Zum Entspannen eine wunderbare Gegend. Du kannst gut essen. Schöne Natur. Ja, kann man. Mehr kann ich auch nicht erzählen. Rest Frankreich nicht, oder was? Doch, aber da war ich seltener. Weil im Elsass bist du halt schnell. Ja. Ja. Ich mag schnelle Wege. Schnelle? Ja. Okay. Weite Reisen sind ja auch meist sehr zermürbend. Ja, aber je weiter man weg ist, desto besser. Jein. Ja. Ich war neulich in... Ach, letzte Folge hast du die ganze Zeit Jein gesagt, um mich zu provozieren. Jetzt mach ich... Jetzt gehe ich gar nicht drauf ein. Wo warst du letzt? In dem einzigen Ort, den ich noch weniger mag als Baden-Württemberg, in Bayern. Ah, ja. Schönes Bundesland. Ja. Schön. Und in Bayern gibt es keine Aschenbecher. Also fairerweise war ich in Franken, weil darf man ja nicht Bayern nennen. Ja, du musst auch dein R rollen, glaube ich, bei Franken. In Franke. Oh Gott. Franke, genau. Ja, und da rollt sich bei mir immer alles. Ich habe mir angewöhnt in letzter Zeit, Zigarettenkippen nicht mehr auf den Boden zu schmeißen. Das ist ja ganz weil nett. Weil ich ein Streber bin. Ja. Geworden bin, alt, spießig, langweilig. Hat dir der Typ vom CZU-Video auch gesagt, auf die Umwelt atmen, deswegen hast du gedacht, so, mach ich mit. Ja, ja, wegen dem genau. mache ich das. Ja. Und genau. wegen Markus Söder. Ja, ja, genau. Der ist ja auch Franke. Oder? Franken. Markus Söder ist Frank. Bestimmt, ja. Und es gibt keine Aschenbecher in Franken. Jungs. Ganz fucking Franken. Also ich war da 2 Tage oder anderthalb oder was weiß ich, 24 Stunden. Eine Nacht. Und es gab keinen Aschenbecher. In dem ganzen Bundesland nicht. Verrückt. Also in Franken, dem Bundesland. In dem Bundesland Franken. Ja. Also im Rest Bayern ist wahrscheinlich ähnlich. Das ist ähnlich wie hier One Night in Paris. Du warst One Night in Franken. Hast keinen Aschenbecher gefunden. One Night in Frank war ich. Ja, und... es gibt keine Aschenbecher in Franken. Du bist mit so einem gelben Sack voll Kippenstummel wieder nach Baden-Württemberg. Du hast erstmal am Stuttgarter Bahnhof alle Kippenstummel in dieses diesen Aschenbecher. In die verschiedenen Aschenbecher, die in Stuttgart alle paar Meter aufgestellt sind, habe ich die dann verteilt. Weil der Schwabe denkt mit... Aber das ist auch, wer eine Kehrwoche macht, der weiß auch, dass man Entsorgungsmöglichkeiten aufstellen sollte. Ja. Vielleicht haben die Franken keine Kehrwoche. Man sagt ja mal, Bayern ist so ein komisches Bundesland, das ist alles sauber, das ist alles toll, aber sie denken nicht an die profunden Sachen. Die haben ihren Keller voll Müll und Kippenstummel. Die isolieren sogar Dachstühle mit den alten Zigarettenfiltern. Meinst du? Weil sie nicht wissen, wohin damit. Also deswegen sind die Häuser gut isoliert, aber... eher aus so einer Notdurft. Und alles raucht einfach keiner in Franken. Weil sie die ganze Zeit eine Wurst im Mund haben. Das kann natürlich wirklich sein. Ein Schäufele. Ein Schäufele. Schäufele, das habe ich gegessen. Das ist... So eine Grillplatte, oder? Nee, Schäufele, das ist Schweineschulter oder okay. so. Okay. Ja, ganz lecker. Ja. Also, wenn man Schweineschulter, wenn man gerne Schweine isst, war lecker. Aber das ist verrückt. Also das Essen ist wirklich komplett. Es gibt Fleisch und Soße und Sauerkraut. Ja, ja. Sonst nichts. Also keine Alibi-Tomate auf dem Teller, keine Alibi-Gurke. Es ist fucking Schweineschäufele, Sauerkraut und was habe ich noch gesagt? Soße. Ich bin ja sehr gerne mit Freunden nach Bamberg. Genau, da war ich. Franken. In Bamberg war ich. Ach, da warst du auch. Ja. Und da habe ich auch das Häufigere gegessen und jetzt nicht fleischessender Mensch war auch so. Da muss er Käsespätzle essen. Ne? Käsespätzle, die hatten sie aber da nicht, weil die Käse, also war Pfifferling-Saison, deswegen gab es Käsespätzle mit Pfifferlingen, da waren wir auch scharf drauf, die waren aber aus. Ja. Und die zweite vegetarische Alternative war ein Curry. Okay. Logisch. Also ist, tatsächlich. Ich mein, aber Franken ist östlich von hier fast Asien. Jetzt kommt verrückt, wir waren in diesem fränkischen Brauhaus mit fränkischem Bier und so das? Grillplatten und so weiter. Weißt du noch, wie es ist? Ich weiß, wir haben viele durchgemacht. Ich habe ja auch ein Bierdiplom aus Bamberg. Oh, ich habe in jedem Brauhaus schon mal da ein Bier getrunken. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Und das Lustige war aber, dieses Curry war hervorragend. Also es war tatsächlich sehr authentisch thailändisch so. Und ich wollte auch die ganze Zeit einen Blick in die Küche erhaschen, weil ich tatsächlich davon ausgegangen bin, da kocht keine deutsche Kartoffel, das da kocht ein Thailänder. Das ist kein Franke, der da kocht. Dieses Gericht ist nämlich sein Gericht, weil er wirklich gut kann. Deswegen ist es auch auf der Karte, weil das war wirklich, also zwei andere Kumpels haben es auch gegessen. Und die, die so dieses typische Essen hatten, eine hat eine Haxe reingezogen, die waren auch sehr zufrieden. Aber dieses Curry war tatsächlich sehr, sehr gut. Ja. Also, ja, das möchte ich aber auch noch klarstellen, dieses Schäufele war sehr lecker, also es war wirklich, also wer gerne Schweine isst, hat seine Freude damit. Ich finde auch, wir sollten jetzt eher so ein Podcast werden, der immer so vermittelnd ist. Das heißt also, wir bächen zum Beispiel Pforzheim, aber wir entschuldigen uns auch. Genau. Wir bächen Franken, aber im gleichen Moment sagen wir auch, hat auch schöne Seiten. Genau, das Bier war sehr lecker. Ja. Es gab keine Aschenbecher, aber gutes Schweinefleisch. Ja. Das Bier war sehr lecker, aber es war sehr dunkel. Franken an sich ist sehr dunkel. Es war sehr, sehr dunkel. Ja. Das ist aber, nach Sonnenuntergang war es dunkel. Da kann Franken natürlich nichts für, weil du bist ja näher an Dunkeldeutschland. Also der Osten saugt dieses, das ist ja wie so ein schwarzes jetzt Loch. Bärst du gerade wieder eine geografische... Ja, aber jetzt kommt wieder meine Ausgleichung. Ich war letztens in Stadtroda Freunde besuchen. Wir waren auf der Saale mit dem Kanu fahren. Ich habe kein Wort verstanden. In der Stadtroda auf der Saale. Stadtroda Freunde besuchen und wir sind auf der Saale Kanu gefahren. Ah. Sehr schöne Gegend. Sehr schöne Gegend. Ja, toll. Ganz tolle Gegend. Halt nur kein Licht. Weil und die Leute. Und die ganz liebe Grüße. Ganz liebe Stadtroda auf der Saale. Von mir nach Stadtroda, nach Thüringen. Ganz liebe Grüße. Nettes kleines Städtchen in der Nähe von Jena. Ist das auch rassistisch? Dieses, ich war im Urlaub in Indonesien. Und die Leute, die sind so nett. Aber ich finde aber, wenn man Leute, das ist ein Stereotyp, das ist auch eine Verallgemeinerung. Aber ich weiß nicht, kann man mit Nettigkeit, gut, das ist so ein bisschen Mansplaining, so auch so, geht in die Richtung, weißt du, so, Mäuschen, du bist toll, aber ich erkläre dir jetzt mal, wie man das noch besser macht, weißt du, so dieses klassische Mansplaining. Und so ist natürlich auch so, so. Ja, also es ist total beschissen da, alles abgefuckt und arm und aber die Leute, das ist auch so eine kartoffelige Art, weißt du, war scheiße, hygienisch unter aller Wasserhähne. Du, ich habe nichts aus der Leitung getrunken. Wer trinkt da aus der Leitung? Und dann aber die Leute, die waren so nett. Der Pablo, der hat uns eine Paella gemacht. Die mitten in Indonesien. Nee, aber das ist so dieser Deutsche, der tatsächlich zum ersten Mal irgendwann Mitte der 50er nach Italien fährt oder so Spanien. So hat sich der Deutsche damals tatsächlich, glaube ich, aufgeführt. Und das sieht man auch ganz schön in diesem Keins Erhard-Film, wo er mit seiner Familie nach Italien fährt. Der ist absolut großartig. Guckt den euch morgen an, bitte. Ja, tut das. Nee, eigentlich macht jetzt kurz Pause. Macht aus. Wir machen jetzt kurz eine Pause und gucken den Film kurz an. Wir gucken auch den Film, also ich weiß gar nicht, wie er heißt. Über den Brenner oder so? Der kann sein, ja. Irgendwas mit Brenner. Also er läuft auch häufig auf Die fahren von Castro Brauxel los. Ja, genau, aus dem Pott. Ja, geiler Film. Und ich glaube, wir haben auch schon mal drüber geredet, weil da ist ja mal immer dieser, das ist ja auch so ein geiler Humor, dieser leicht geistig behinderte Bruder von seiner Frau, also sein Schwager. Der auch den dummen Hausmeister in Hurra, die Schule brennt, spielen muss. Dieser eine Bayer hat auch, weil auch super ist, er redet ja auch bayerisch irgendwie so, er hat so einen bayerischen Einschlag irgendwie. Und die kommen aus Castro Brauxel. Es gibt keine deutschen Heimatfilme aus den 50ern, wo Hochdeutsch gesprochen wird. Das stimmt, aber also selbst wenn sie aus dem scheiß Ruhrgebiet kommen, sprechen die trotzdem bayerisch. Sie hatten bayerischen Schwager, wo auch immer der herkommt. Aber das ist wirklich ein hervorragender Heinz-Erhardt-Film. Ja, also machen wir es so, wir sehen uns einfach in anderthalb Stunden wieder. Genau. Wir gucken alle den Film jetzt. Genau, und dann, wir machen einen kleinen Abbinderino rein irgendwie. But ja, das sehen wir ja dann. Weißt du was, ich schneide mal so einen Abbinder rein, wo ein anderer Podcast über uns redet, über unsere Gala, dann müssen wir keine Werbung machen. Ja, oder genau. Wir sprechen noch ein bisschen drüber, was wir jetzt gleich reinschneiden werden. Nee, ich wollte dein Okay haben. Ich ärgere dich nur. Ja, ich merke das. Schatz. Ja. Du, komm, schneiden wir einfach mal hier Forever Freitag, einfach wie die über uns ablästern, aber mit einem coolen Beat im Hintergrund. Genau, und guckt den verfickten Heinz-Erhardt-Film jetzt. Genau, hier. Und danach noch drei Mann in einem Boot, wenn ihr keinen Bock auf uns habt. Bis dann. Ich bin mal sehr gespannt. Am 7.11. bin ich bei einer Podcast-Gala von dem Podcast Das Schaumbad von Die machen eine Gala. Die machen eine Podcast-Gala. Da bin ich als Gast eingeladen. Die machen eine Gala. Die machen eine Gala. Die machen eine Podcast-Gala. Die machen eine Gala. Die machen eine Gala. Die machen eine Gala. Die machen eine Podcast-Gala. Da bin ich als Gast eingeladen. Das Schaumbad. Kalatsch. Kalatsch, wie immer. Ja, es geht jetzt weiter. Wie war halt Erhardt? Wie ich fandest du ihn? Ich fand ihn sehr gut. Also man muss jedes Filmdokument ja auch in seinem Zeitkontext sehen. Und Heinz Erhardt hat schon sehr gut aufgearbeitet, wie die deutsche Kartoffel in den 50ern war. Ja, und geiler Twist am Ende. Ja. Und geiler Twist am Ende, ja. Auch so der Schwiegersohn und so weiter. Ach, toll, toll. Ganz, schöner Film. Ganz toll. Ganz schöner Film. Und so nette Leute. Und so nette Leute. Oh, ganz liebe Grüße. Und du kriegst deutsches Bier und die Pizza schmeckt ja auch ganz gut dazu. Schmeckt ja ganz toll. Obwohl du ja deinen 1,50 Rotwein reinballerst. Das ist heute auch eine gefährliche Folge, weil von der Flasche ist schon relativ viel los, weg. Ja, ach komm, das ist der obere Teil, der ist viel Hals auch. Okay, ja. Ja, ja. Ich möchte nur, dass du dich schämst. Alkoholiker rechtfertigen. Mein Ziel ist, es ist ein Experiment ein bisschen. Mein Ziel ist es, am Ende der Folge hier nichts mehr zu sagen und nur noch mit so einem debilen Alkoholiker-Grinsen mich anzustarren. Dich anstarren und du fühlst dich immer unwohler. So wie eigentlich fast jede Folge endet. So wie jede Folge und ich rette mich dann einfach in Kölsch. Dann fühlst du dich wieder unwohl. Ja, genau. Eigentlich ist auch jede und von unseren Folgen immer so, dem anderen so ein bisschen Unwohlsein mit auf den Weg zu geben für den nächsten Monat, damit wir nicht abheben. Das ist halt auch wichtig, weil wir so auch so erfolgreich sind. Also wir hatten jetzt den Einspieler von diesem anderen Podcast drin. Die können uns jetzt auch anzeigen. Dann gibt es aber eine Schlägerei zwischen. Dann treffen wir uns, nee, wir rutschen da raus oder so. Also irgendwie Spielplatz-Olympiade. Also wenn Tobi Vogel und André Lux, die zwei Comiczeichner, uns jetzt herausfordern wollen, weil wir einen Teil aus ihrem Podcast genommen haben, dann machen wir eine Spielplatz-Olympiade. Wer kann länger schaukeln und so. Willst du gegen Lux kämpfen oder gegen Tobi Vogel? Da mixen wir immer durch. Ah, okay. Ich glaube aber, weil wir so hart... kämpfen immer nur zwei auf einmal und dann klatschen wir. Es gibt verschiedene Disziplinen irgendwie, wie ausrutschen. Also wer kann in einer Minute mehr rutschen? Ach so, ja. Ich dachte, es geht sich richtig aufs Maul hauen. Obwohl, ich weiß nicht, ob der Spielplatz ein gut gewähltes Schlachtfeld ist, weil der Herr Lux ja auch Pädagoge ist. Aber das schauen wir dann, wenn sie uns ja nicht eine Unterlassungsklage schicken, dann koexistieren wir friedlich nebeneinander. Und ich finde ja auch nett, dass ein anderer Podcast uns erwähnt, anstatt uns immer die Ideen zu klauen, wie Fest und Flauschig da tut. Genau, die können uns auch mal erwähnen. Genau. Also der Einzige, der bei uns noch ein Plus hat, ist der Forever Freitag Podcast. Absolut. Und Florentin Will, weil der immer lustig ist. Ach so, ja. Ja. Ja. Florentin Will kann man eigentlich immer lustig. Und Dr. Cox von Scrubs. Und Dr. Cox von Scrubs. Ja. Der ist tatsächlich bei mir tief im Herzen. Ja, also, ich glaube, mein kompletter Humor basiert auf Dr. Cox von Scrubs. Okay, ich bin tatsächlich so eine Mischung aus Doug Heffernan von King of Queens. Optisch, ja. Optisch und JD von Scrubs. Das sind schon die Comedies, die mich am meisten beeinflusst JD und haben. Doug. Okay. JD und Doug, ja. Du siehst aus wie Doug Heffernan und... hab den schlechten Humor von JD. Sexualität von... Ja. JD. Genau, und habe jetzt auch diese Aussetzer wie JD, wo ich tagträume und dann... Ja, stimmt, ja, deshalb sagst du manchmal einfach 5 Minuten nichts und guckst. Nee, du musst nach oben links gucken. Nach oben links, nicht unten links. Achso, er ist weg. Naja, dann... Und deswegen spielen Rollen in einem Podcast keine Rolle. Augen. Ach, sorry, ich war kurz weg. Alles gut, alles okay. Gut. Cool. Du hast nur eine Viertelstunde verpasst. Ich trinke noch ein weiteres französisches Bier und zwar ein Fürstenberg. Fürstenberg. Der kommt ja aus Baden. Aus Baden. Ostfrankreich. Du bist doch Ostelbler. Da findet man doch Gelbfußwitze total lustig. Mm-mm. Nee? Das ist tatsächlich so weit weg von Baden, dass man die Witze auch gar nicht mehr lustig diesen Hate gar nicht hat. Das kam mir erst, als ich nach Stuttgart gezogen bin, dass hier die Baden von den Schwaben so sehr gehasst werden. Das ist im, in Ostwürttemberg gar nicht so ein Thema. Ich habe es ja genau andersrum erlebt, weil ich mit sehr vielen Badenern studiert habe, tatsächlich, die zu meinen Freunden gehören, aber mittlerweile in Stuttgart leben. Voll die Loser eigentlich. Oh, aber von denen habe ich erst von diesem Hass erfahren auf Schwaben, obwohl sie selbst in Schwaben leben. Und habe mir dann gedacht, ach, so Lokalrivalität. Der Rheinland-Pfälzer findet das Saarland auch immer so einen kleinen Blinddarm an seinem Land oder so. Aber das... Obwohl, mein Hass auf das Saarland ist riesengroß. Ich muss in meiner Rolle bleiben. Ja, ja. Aber ich finde, das ist jetzt vorbei, oder? Also für mich ist diese Art Humor durchgespielt. Die ist wirklich durchgespielt. Also Lokalpatriotismus und andere... Es war witzig von 2004 bis 2013 vielleicht. Wollen wir das einfach für auf jeden Fall für die nächste Zeit mal einfach in der deutschen Comedy-Landschaft verbieten, zu sagen, Witze gegenüber innerhalb von Bundesländern und zu anderen Bundesländern gähn. Genau. Ich finde, man sollte vielmehr seine eigene Heimat hassen. Also ich habe ja, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Aber da sind wir ja in der richtigen Stadt, weil keine Stadt kann sich ja schlechter machen, als sie ist, wie Stuttgart. Stuttgart hat schlechte Seiten. Genau, ich hasse Stuttgart zum Beispiel von ganzem Herzen, jeden Quadratzentimeter. Ja, dann bist du ein typischer Stuttgarter. Ja, genau. Und ich habe dieses psychologische Syndrom erfunden. Okay. Es wird hoffentlich nach mir benannt dann auch. Der Stuhass-P. Nee, Heimataversion nenne ich es. Heimataversion. Ich brauche irgendeinen knackigeren, cooleren Namen. Ja. Ich bin sehr unkreativ auf Rotwein. Ich hatte mir jetzt einen knackigen Namen erwartet. Irgendwie, ja, aber. Wie wär's mit der... Nee, also egal, wir nennen es einfach mal Arbeitstitel Heimataversion. Heimataversion. Ich mag einfach wir können Sport, ja auch, wo ich mich zu Hause fühle. Peters Heimataversion. Peters Heimataversion. Als Arbeitstitel. Ich bräuchte für coole Sachen bräuchte ich meinen Nachnamen. Vielleicht überlege ich mir mal einen. Ja, von Schomba, so habe ich dich ja auch in unserer Ankündigung. Ich finde traurig, dass du der einzige Peter in ganz... auf der ganzen Welt bist, der keinen Nachnamen bekommen hat. Was haben deine Eltern getan? Ja, ich bin halt special, so wie Cher oder Madonna. Stimmt, ja. Eigentlich musst du damit musst du spielen. Du musst oder halt einfach Rex Gildo. Du bist einfach Peter. Ja. So. Dann nennen wir sie Peters Heimataversion. Peters Heimataversion. Genau. Und ich habe es auch mal gegoogelt. Ja. Ich bin da mal über Freud gestolpert, aber. Okay. Aber Freud macht ja eigentlich immer nur mit Mutter. Ja, nee, weil ich habe dieses Phänomen, vielleicht haben das andere auch, bestimmt, dass wenn ich mich irgendwo zu Hause fühle, fange ich an, das immer mehr zu hassen. Okay. Also, und es geht dann bis ins kleinste Detail. Also, die Stadt, aus der ich stamme, ich glaube, die ist bekannt, oder? Die kann man benutzen, Ostalb. Ostalb, ja. Ostalb City. Ja, wir waren ja auch schon im Fridays in Heidenheim. Ja, genau, so, ja. Heidenheim habe ich, es ist der absolute beschissene Albtraum, okay. Fand ich, als ich da gelebt habe. Stuttgart ist der absolute Katastrophenstadt-Albtraum. Dann geht's weiter, Baden-Württemberg, Süddeutschland, Deutschland, mag ich überhaupt nicht, hier zu leben. Also mein Vorschlag wäre tatsächlich mal, weil es gibt ja eine Stadt im Bundesgebiet, die ich wirklich nicht mag, aber da du ja in Stuttgart schon erfolgreich warst und der Stuttgarter selbst sich immer klein macht, ja. Und du diese Message gespreadet hast, wie eine Folge. Zieh mal bitte 2 Jahre nach Berlin. Wir müssen dann halt so einen Online-Podcast machen. Aber einfach nur, um die Stadt einfach vom Image zu zerstören. Ich glaube, 2 Jahre Peter in Berlin reichen, um Berlin einfach... Dass ich es auch hasse? Nee, der Dude hasst und auch Berlin sich selbst hasst. Und dann ist diese ganze Arroganz, die die Berliner mal haben. So. Ich bin Berliner, also ey, ach so, ich kann das, total schnottrig sein. Kommt du, das von mir? Also bist, ich strahle das aus. Du bist so ein trojanisches Pferd. Ja, okay. Genau. Okay. Aber weil Heidenheim wird ja auch mal cooler, seitdem du da wieder weggezogen bist. Naja. Doch, also ich höre immer mehr Lob über Heidenheim. Nee, tatsächlich doch, ist noch uncooler geworden. Nee, ich höre ganz viel. Einmal im Jahr, im Weihnachten bin ich. Ich höre super viel Lob über Heidenheim. Ja? Ja, Heidenheim ist das neue Berlin. Was stimmt, ja. Was Köln Anfang der 2000er noch gerade so war, weil Medienhauptstadt ist ja dann nach Berlin gezogen. Und meine Vorhersage ist, vergesst Leipzig, also Leipzig. Denn die nächste große Stadt, also wenn ihr eine Immobilie kaufen wollt, die dann ganz teuer wegen Gentrifizierung verkauft werden kann, Heidenheim. Setzt auf das Pferd Heidenheim. Da können wir auch Jean-Pauls Anlagetipps tatsächlich als Rubrik machen. Warte mal. Jean-Pauls Anlagetipps. Irgendein Beat. Kauft euch Immobilien in Heidenheim. Jean-Pauls Anlagetipps. Okay, da fahrt auch schon. Ja. Ja. Genau, aber ich will da immer weitergehen. Also es ist dann auch Süddeutschland, ja, ätzend, Deutschland ätzend, Europa langweilig, schnarch, ätzend, ja, hier zu leben, scheiß Wetter. Warum haben sich unsere Vorfahren hier angesiedelt? Es ist viel zu fucking kalt hier. Ja, genau, das ist die Heimat-Aversion. Ich weiß, dass sie sehr irrational ist, ja, weil es ist... ja, vor allen Dingen, wenn du weitergehst, dann bist du ja vom Kontinent auf Erde. Genau, Erde finde ich richtig scheiße. Erde, gut, da verkacken wir ja auch ein bisschen was. Ich glaube, das ist eigentlich, also für dich als jemand, der die Heimat-Aversion gegen die Erde hat, da ist der Mensch auf einem richtig guten Weg, damit wir damit nicht mehr lange, ja, zu kämpfen, genau, haben. Ja. Wir arbeiten einfach gegen diese scheiß Erde. Ja, genau. Deswegen, ja, fährst du auch mit dem Kreuzfahrtschiff zur Arbeit hier in Stuttgart. Ja, ja, ja, deshalb ist, ja. Ja, ja, ein Kreuzfahrtschiff auf Rädern. Auf Rädern. So ein, nee, Altöltanker. Die, nein, die schredder ich hier durch die Straßen. Krabbenzieher. Ja, ja. Peter Krabbenzieher. Das wäre doch ein Nachname. Asphaltbreche. Ja. Asphaltbreche. Ich war übrigens auf der Hochzeit von unserem beliebten Zauberer Freund Martin Weber. Und er heißt jetzt nicht mehr Martin Weber, deswegen kann das sein Künstlername sein, weil er hat den Namen seiner Frau angenommen. Den ich jetzt nicht verrate, weil weiß ich nicht, ob er das möchte, aber ja, er heißt nicht mehr mit bürgerlich Martin Weber, deswegen kann er sich sondern jetzt so Müller. Martin sondern Müller. Müller. Aber deswegen kann er sich jetzt, hat er jetzt eigentlich einen Künstlernamen, wenn er weiter als Martin Weber auftritt? Eigentlich ganz geil. Ja. Vielleicht sollte ich auch mal heiraten, dann hätte ich einen Nachnamen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ja. Ja, das ist meine Möglichkeit, an einen Nachnamen zu kommen. Ja, aber such dir einen geilen. Einen geilen, ja. Ja. Vielleicht gibt es auch eine Frau, die einen geilen heißt. Oh, so wie Nguyen. Also ja. Ich fliege tatsächlich nach Vietnam nächsten Monat. Oh. Vielleicht gibt es da einen geilen. Es gibt Nguyen und einen geilen. Vielleicht. Das wäre natürlich super. Nja Nguyen oder Peter Lu Nguyen. Peter Nguyen. Ja, verheiratet mit Lu Nguyen. Einen geilen. Einen geilen. Ihr könnt ja einen Doppelnamen machen, dann müsst ihr noch eine dritte Person heiraten. Okay. Ja. Ja. So machen wir's. Ich finde Vietnamesen ja auch schon sympathisch, weil die ja selten Vornamen haben, die mehr als drei Buchstaben haben. Ja. Also selten. Selten. Ja. Ja. Ja, ich überlege gerade die drei Vietnamesen, die ich kenne. Oh, das sind auch so, also ich kenn nette einen, der hat, Leute. Der hat vier, aber vier Buchstaben, aber ja, sehr nette Leute, wirklich sehr nette Leute. Oh, also, und das Essen. Der, super Essen, super Essen. Also vietnamesische Küche, Traum. Oh, und dann die netten toll. Leute, oh. Wahnsinn. Wahnsinn. Asien nennt man ja auch den Kontinent des Reis. Jo. Ja. Ja. Ja. Wie würde man Europa eigentlich nennen, wenn wir nicht Kontinent alles, des... Wenn wir nicht alles geplündert hätten. Weißt du, alles, was in Europa ja irgendwie ein Kulturgut ist, ist irgendwo anders hergeschippert worden, wie Kartoffeln. Kontinent der Pyramiden. Ach, haben wir die gebaut da eigentlich? Nee, aber ja. Wir, die Europäer. Wir, ich. Pulse of Europe. We built the pyramids. Wir sind Weltmeister. Wir sind Papst. Und wie wir gegen Südkorea rausgeflogen, ja, sind. Oh, sehr gut. Trauma. Ja. Ein Gruß übrigens an die katholische Kirche. Einfach mal so. Wir... Ja? Ja, weil wir waren ja mal Papst, deswegen kann man sie ja noch grüßen. Wie so Familien. Ja, ja, also, das ist ja einer von uns. Einer von uns. Die katholische Kirche ist einer von uns. Die katholische Kirche ist der komische Onkel unter den Religionen. Da kann man wirklich so sagen. Das ist eher der fiese, fette Patriarch, oder? Nicht der komische Onkel. Der komische Onkel ist dann eher... Ja, stimmt. Beim komischen Onkel hast du Angst, dass er was macht, was nicht mehr okay ist, aber er tut's nicht. Also er wirkt immer so ein bisschen edgy, der komische Onkel. Und du denkst so, lieber mal nicht die Kinder beim komischen Onkel lassen, obwohl da nichts passieren würde. Aber die katholische Kirche kann dadurch nicht der komische Onkel sein. Weil und das denke ich mir aber auch bei meinem erstgeborenen Sohn. Lieber nicht alleine lassen mit der katholischen Kirche. Ja, deswegen, also, ja, ja, aber du weißt, bei der katholischen Kirche, die Gefahr ist halt nicht nur hypothetisch da, sie kann halt auch tatsächlich... Nee, liegt bei 100%. 100% sogar. Ja, also ja, wenn du deinen Sohn zur katholischen Kirche schickst, wird er auf jeden Fall 100% vergewaltigt. Ja. Ja. Ich bin getauft. Und... Oh, unangenehm. Ja. Egal, lass uns mal das Thema wechseln. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Ich habe ein moralisches Dilemma. Okay. Ich habe, das ist jetzt so eine Arbeitssache, vielleicht soll ich es doch nicht jetzt. Egal, ich verpacke das. Ich habe wahrscheinlich einen Auftrag jetzt am Hals, den ich bearbeiten muss von einem Konzern, den ich böse finde. Okay. Was mache ich? Kündige ich? Also ich bin, es ist kein freischaffendes Ding, ich bin da angestellt. Kündige ich, um dieser Geschichte zu entgehen, oder arbeite ich extra schlecht? Oh, das ist echt ein moralisches Dilemma gerade. Also ich könnte den Ich dachte, Auftrag, ich dachte, du machst so ein spaßiges moralisches Dilemma, aber jetzt bin ich voll ernst. Es ist schon, ja. Es ist akut. Ja. Ich könnte aber einfach diesen Auftrag bearbeiten. Ich wäre wahrscheinlich. Könntest du dich auch dem Auftrag entziehen? Nee, das nicht. Okay, also, weil das wäre meine erste Option gewesen, einfach andere Sachen zu bearbeiten und zu sagen, den Auftrag, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Aber ich könnte doch auch einfach ganz schlechte Arbeit abliefern und deren Geld somit verschwenden. Finde ich jetzt aus persönlicher Perspektive, das ist ein Win-Win. Du bist trotzdem noch angestellt und du gibst nicht dein Bestes und damit schadest du dem Konzern ja sogar ein bisschen. Problem ist, ich schade auch dem Unternehmen, bei dem ich angestellt bin, was mir eigentlich scheißegal ist, weil ich hasse das Unternehmen, bei dem ich angestellt bin. Hallo Chef, hörst du meinen Podcast? Ich mache nur Spaß, das ist alles Persona. Also, um auch mal die Dimensionen einzugrenzen, Peter arbeitet ja für Häkler und Koch, wie ihr alle wisst. Hitler und Koch. Hitler und Koch, und er muss jetzt eine Werbekampagne für die AfD machen. Genau. So ungefähr. Ja. Mach einfach. Oder sagen wir, du bist in den 30er Jahren, ja. Späten 20er Jahren Model. Ja. Und Testimonial für ein NSDAP-Plakat. Gruß an Heinz Rühmann. Ja, oder diese ganz normalen. Lu, nur der Führer am Mond, schau zu. Ich habe neulich einen getroffen, der sah aus wie so ein NSDAP-Testimonial. Okay. Und der ist halt kein Nazi, sieht aber aus wie ein Nazi. Ja, warum macht er sich eine andere Frisur? Ja, gute Frage. Oder, also da ist ja tatsächlich so, wenn du aussiehst wie ein Nazi, lass dir halt einen anderen Schnurrbart wachsen. Nein, er sieht nicht aus wie ein Nazi, er sieht aus wie dieser typische... Er sieht aus wie ein Arier. So wie dieser krasse deutsche Mann, den man auf NSDAP-Plakate gedruckt hat. Er hat halt einfach üblen Arier-Look abbekommen, der heute nicht mehr angesagt ist einfach. Der Arier ist in der Modewelt zu Recht vollkommen verschwunden. So, er sieht aus wie so eine Werbefigur. Er sieht aus wie, kann ich mir so jemand aus dem Leni Riefenstahl-Video anschauen? Ja, genau, so stelle ich mir das vor. Also, genau so einen Job habe ich nämlich. Ich sehe ja aus wie ein fucking Arier. Ja. Wie der arische Supergott und die NSDAP will. Achso, ja. Plakate dann, gedruckt. Also mein Tipp wäre einfach erstmal. Kann schlechte Arbeit abliefern? Nee. Schielen oder so? Eine Zwei-Stufen-Taktik. Mhm. Aus dem netten, von der Nazi-Propaganda benutzten Arier ist ja auch der skandinavische Typ geworden irgendwann. Also brauchst ein neues Label. Ja. Und dann machst du schlechte Arbeit. Ja. Und dann hast du das eigentlich gelöst. Also du gibst dir ein anderes Label, damit man auch keinen Verdacht schöpft. Mhm. Und dann machst du so, also nicht wirklich, ich meine, Arbeitsverweigerung wäre ja keine schlechte Arbeit, sondern du machst so, oder ich sabotiere es. Hätte man besser machen können, so. Weißt ich sabotiere es. Also, ja. So, dass es dann auseinanderbricht. Also, es sieht erstmal gut aus und Abnahme von dem Auftrag. So wie zum Beispiel irgendwelche Nazi-Panzer, jetzt sind wir wieder beim Thema, wurden ja von Zwangsarbeitern gefertigt. Ja, und da ist immer ein Schräubchen mal rausgesprungen. Es gab Fälle, ja. Die wirklich dann sabotiert wurden von den Zwangsarbeitern. Ja, Mensch. Wer hätte damit rechnen können? Genau. Und Props an die Zwangsarbeiter. Die Gastarbeiter. Oh Gott, ich. Das waren keine Zwangsarbeiter. Nein. KZ waren Gastarbeiter. Das war, weil ich in der heile Welt der 50er noch in unserem Film von Heinz Erhardt war. Ja, ja. Die Zwangsarbeiter, also wirklich Respekt, weil das ist genau der richtige Weg. Also, und aber auch zeitgleich auch total naiv zu denken, okay, ich zwinge jetzt ein paar Leute dahin und die machen mir die beste Qualität. Das ist so wie Kick-Klamotten kaufen und denken, da wäre alles gut genäht. Ja, diese Analogie hinkt. Da werden Leute oder auch ausgebeutet, um Klamotten zu machen und die Qualität leidet natürlich. Weil wenn ich einer Näherin in Bangladesch nur 20 Cent am Tag zahle, dann kann ich auch nach 12 Stunden keine qualitativ hochwertige Arbeit erwarten. Das stimmt. Ja. Ja. Also auch der Kapitalismus hatte Randfelder, in denen man nicht mehr von Qualität sprechen kann, einfach weil das System krankt. Ist nicht perfekt? Der Kapitalismus ist nicht perfekt. Der Kapitalismus hat uns alle gefickt und danach nicht mal zum Frühstück eingeladen. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Christian Lindner ist hier gerade einfach, hat kurz in die... Christian Lindner hat gerade hier ins Zimmer reingeschaut. Reingelunzt. Und hat einfach so komisch... Nein. Also, er hat einfach seinen Kopf einfach zum Nein geführt. Das passiert ja dauernd. Ja, ich finde echt, also wir hatten immer die ganze Zeit Sascha Lobo hier sitzen. Dann guckt Markus Söder ständig hier rein. Horst hat mal unter deinem Tisch gesessen und jetzt auch noch Christian Lindner. Das ist der Hotspot, Mann. Stuttgart. Der Hotspot, ja. Ich glaube auch tatsächlich, dass sogar an deiner Wand des Badezimmers schon eine Cem Özdemir-Kotelette sich geformt hat als Wasserfleck. Das ist das. Ja. Ich habe mich schon gewundert. Sieht wirklich aus wie die Kotelette von Cem Özdemir. Ich habe mich schon gewundert, was das denn ist. Aber jetzt Conclusion, Auftrag ablehnen oder sabotieren? Also ich bin bei sabotieren. Okay, gut. Weil ablehnen, dann nehmen sie einen guten. Und dann wird es gut gemacht. Ah, stimmt. Ja. Also das ist ja der nächste Schritt. Ja. Also, ja. Ja. Also wenn du wirklich konsequent sein willst, ist Sabotieren tatsächlich besser. Mhm. Und danach kannst du ja noch mal gucken, ob du deinen Job hast. Und das andere wäre sofort aufgeben. Ja, ich hänge nicht besonders an meinem Scheißjob. Ich hoffe, dass das wirklich ein fiktives Dilemma ist. Ja, ja, klar. Es ist alles nur Humor und Spaß hier im Podcast. Ja. Naja. Unangenehmes Schweigen. Unangenehmes Schweigen. Ich hatte gerade einen Tagtraum für JD. Ich auch. Ich habe dich mir gerade gleichzeitig ein. Ja, ja. Ich habe dich in der Waffenfabrik von Heckel und Koch gesehen. So, Peter, mach die Schraube rein. Und dann drehst du sie krumm rein. Naja. Mensch, wir leben in einer Welt, oder? Wir leben in einer Welt. Ei, ei, ei. Ja. Oh. Apropos debiles Alkoholikergrenzen. Dein Rotwein wird immer leerer. Ja. Er wird immer leerer und ich habe langsam keinen Bock mehr drauf. Ich brauche langsam ein Bier. Ich habe noch Sachen auf meiner Liste, zum Beispiel das Wort Frustrationsphilie. Okay. Fand ich schlau in dem Moment, als ich es aufgeschrieben habe. Genießt man dann die Frustration, oder? Genau, also man ist auf der Suche nach Frustration, aber da gibt es bestimmt schon einen. Psychologisches Phänomen hat definitiv Freud schon längst gemacht. Aber Heimataversion ist meins. Weg davon. Peters Freud. Heimataversion. Sigmund, verpiss dich, du. Immer wieder auf die Mutter beziehen. Wichser. heute ist Tag der deutschen Sprache. Heute ist Tag der deutschen Sprache. Also an dem Sonntag, wo unser Podcast hochgeladen wird. Nee, also jetzt war gestern Samstag, der 14.09. ist Tag der deutschen Sprache. Also wir haben sehr viel gesprochen und ich glaube hauptsächlich auf Deutsch. Deshalb ausnahmsweise haben wir heute mal eine deutsche Folge gemacht. Ja. Wollen wir unsere Folge einfach heute mit einem Break und der deutschen Nationalhymne beenden? Nee. Oh, say can you see? Wie ein Break. Achso, Break. Willst du noch eine Pause machen? Was? Brauchst du eine Pause? Ich bin Wachs in deinen Händen. Du kannst mich steuern, wie du möchtest. Nee, wir ziehen das jetzt noch durch bis zum Schluss. Okay. Irgendwas wollte ich noch erzählen, nämlich... Wir haben Handy heute auspacken, wir sind, Wir kommen auch aus der Sommer. Also wir haben ja keine Sommerpause und deswegen merkt ihr heute bei unserer Folge tatsächlich auch so einen leichten Hänger. Diese Ausrede hatten wir letzten Monat schon, werden wir nächsten Monat wieder haben. Nee, dann ist Oktober, dann schauen wir einfach weiter und dann kommt ja unsere große Gala. Die große Gala am 7. November im Juha West. Ja, bitte sprecht da nicht so viel drüber. Ich habe übrigens, weil da wird, ihr könnt jetzt nicht den Blick sehen, aber ich habe vor 3 Tagen bei Flyer Alarm. Warum? Achso, du willst nur stören, gell? Ja. Ich habe vor 3 Tagen bei Flyer Alarm. Das war übrigens ein Rotweinrülps. Das ist nochmal was völlig anderes. Einfach mal 18.000 Flyer bestellt. 18.000? 18.000, ja. Dann kriegt ja jeder 100. Hörer einen. Ja. 100 mal 18.000 ist 1,8 Milliarden. Ja. Ja. Alle deutschsprachigen Menschen halt. Aber da ich die Flyer bestellt habe und dachte, Peter möchte ja eigentlich gar keinen da haben, habe ich einfach auf die Rückseite tatsächlich noch ein Bild von Z gemacht auf dem Flyer und habe einfach das Schaumbad Z Ultras für Kühlschränke. So, also ein Bild von Z und einfach nur das Schaumbad Z Ultras cool. auf die Rückseite des Flyers. Ist das jetzt dein Ernst oder erzählst du das, weil du witzig sein willst? Nee, das habe ich tatsächlich bestellt. Cool. Ja. 18 Millionen. 18. 18 Stück. Nee, ich weiß die Stückzahl ehrlich gesagt nicht mehr. Okay. Irgend so eine Stückzahl zwischen 5, wahrscheinlich 500. Okay. 500 Flyer. Wer zahlt das alles wieder? Spotify. Spotify. Bernd Spotify. Björn Spotify, Entschuldigung. Bern Spotify. Bern. Bern. Bern. Bern. Nicht Bernd? Nee, Bern. Bern. Bern. Der Plural von Bär. Die zweitgrößte Stadt in den Alpen nach Wien. Bern. Der Plural von Bären. Björ. Björ. Björ. Björk. Oh Gott. Oh Gott. Wo sind wir jetzt gelandet? Wir sollten uns verabschieden. Ja, also Entschuldigung für die letzten 15 Minuten, glaube ich. Ja, Entschuldigung für die letzten 400 Stunden. Ja, aber nächsten Monat werden wir wieder genauso drauf sein. Sollen wir uns eigentlich entschuldigen oder bedanken? Wir bedankschuldigen uns. Danke. Das frage ich mich immer, nachdem ich Sex hatte. Soll ich mich bedanken oder entschuldigen? Auch da bedankschuldigen. Beides einfach. Ja, war nett. Danke fürs Vielen Mitmachen. Dank. Sorry, dass du es machen musstest. Ja. Da, schön, dass ihr hier wart. Ich weiß, es war eine Zumutung. So. Sorry. So sind halt auch Podcasts ohne Thema. Und die Leute haben freiwillig angemacht. Müssen sie mit leben. Genau. Sonst hört euch eure Wissenspodcasts an oder wenn ihr halt einfach Personal Podcasts haben wollt, wo die Leute kein Thema haben, dann hört weiter das Schaumbad, weil wir sind Marktführer. Marktführer in Geografie, History und Personality und Kleinwagen-Podcast. Und Kleinwagen. Freut euch auf 2021, weil da kommt der Schaumbad Nostrifano. Nostrifano. Nosferatu. Nosferatu. Brumm, brumm. Genau. Also viel Spaß, bis bald. Oder ja. Jetzt, ab jetzt schaltet ihr eh nie wieder ein. Es hört eh kein Schwein. Nee, wir haben auch gar keinen Rauspusher. Also heute gegen Ende waren wir echt. Ja. Ja, ist der Rotwein. Ja. Das mache ich nie wieder. Ja, ja. Das mache ich nie wieder. Das war wie allein an einer Ping-Plong. Ping-Plong. Ich klinge auch schon betrunken, nur weil du diesen Rotwein getrunken hast. Ja, der steckt an. An einer Ping-Plong-Platte. Ping-Pong-Padde. Ping-Pong-Platte stehen. Weißt du, aber ohne hochgeklappt, sondern du spielst den Ball und da passiert einfach nichts mehr. So. Also absoluter Albtraum. Ich glaube, so fühlt sich. Vielleicht hätten wir auch das Koks weglassen sollen. Dann wären wir aufgedrehter gewesen. Ich weiß, dass du mir nur Backpulver hier hingestreut hast. Ich bringe das ein bisschen runter immer. Okay. Ja, weiß ich nicht. Naja. Habe ich mir auch. Machen wir nächstes Mal. Das war jetzt die Rotwein-Folge. Nächstes Mal machen wir irgendwie Crystal Meth oder so. Ja, super, ja. Und dann laden wir uns noch einen Gast ein, den wir die ganze Zeit immer so komisch anschauen, aber nichts sagen. Ganz geile Idee. Ja. Ja. Vielleicht sollte mal jemand bei diesem PC auf Stopp drücken. Ich bin viel zu besoffen. Ich erkenne gar nichts mehr. Beug mich mal rüber. Soll ich dir helfen oder wie? Ja, soll ich dir mal an die Maus fassen? Jetzt rutscht deine Maus weg. Ich treffe nicht. Ich versuche mal hier diese Taste. Alt, Steuerung,